in eine lange Zeit. Eine Schreibblockade hielt mich gefangen. Jetzt kann es weitergehen. Die Zeit ist reif für neue Lieder und neue Taten. RHB ist wieder da, laut und gemein. Ich schreie es heraus, doch die Erde will.